Herzlich willkommen zum Gag-Reflex-Podcast, heute mit Andreas Lingsch. Und Lars Pausen, hallo, wie geht's dir denn? Mir geht's ganz brillant, dir nicht so gut. Ich bin noch nicht so richtig im Tag drin, ne? Es ist irgendwie erst 14 Uhr, ich bin noch nicht richtig wach, noch nicht richtig dabei. Da ist so ein Podcast das Richtige, um einen aufzuwärmen. Sind das Wunden an deiner Pulsschlagader? Ja, okay. Kleine Wunden, wieso? Na, dann sind das doch die perfekten Voraussetzungen, um auch eure Wunden heute zu heilen, die ihr uns einschickt. Unter dem der E-Mail-Adresse gagreflexpodcast@gmail.com jederzeit eure Probleme uns zusenden und wir machen uns über eure Probleme einfach so lustig. Einfach so, ihr habt die Fragen, wir haben hoffentlich die Antworten, aber wenn ihr wirklich ernsthaft Probleme habt, dann sucht doch bitte einen Arzt auf oder schickt zwei Fragen, dass wir das Problem aufteilen können. Wir hatten das letzte Mal eine sehr schöne Folge mit Julia Krüger, muss man sagen. Ja. Und haben da doch sehr viel Input bekommen von der weiblichen Seite. Und hat gezeigt, dass wir durchaus häufiger mal Gäste einladen werden. Ja, und ich glaube auch, dass wir mit dem Thema Kacken vor dem Partner in ein großes Wespennest gestochen haben. Ich habe einige Drohbriefe erhalten, ja. Einige Drohbriefe. Ich hatte Scheiße vor der Tür. Deswegen gerne, wenn ihr da noch Meinungen habt, sollte man vor dem Partner kacken, schreibt uns das auch gerne. Vielleicht wird das sogar eine Sondersendung. Man weiß es ja nicht. Wahrscheinlich hast du Scheiße vor der Tür, weil die Frau, die bei dir geschlafen hat, sich nicht getraut hat, bei dir aufs Klo zu gehen. Weil sie ja weiß, dass du das so sehr hast. Und dann ist sie einfach vor die Tür gegangen. Gut, wir fangen an mit der ersten Frage. Ja, mal ein bisschen was zum Reinkommen tatsächlich. Hallo Andrelas, ich habe ein Problem mit anderen Menschen. Persönlich halte ich mich für den schlechtesten Smalltalker der Welt. Und infolgedessen bin ich nicht wirklich fähig, Gespräche lange am Laufen zu halten. Klar gibt es Standardthemen, an die man sich halten kann. Arbeit, Wetter, Hobbys und so weiter. Aber irgendwie bin ich so unbegabt, dass das Gespräch nach höchstens 5 Minuten in peinlicher Stille endet. Ich weiß, man soll natürlich das, was die andere Person sagt, weiter hinterfragen. Aber meist fühle ich mich dabei wie ein schlechter Biograf. Oder es interessiert mich einfach nicht, dass Zumba doch was komplett anderes ist als Aerobic. Man soll natürlich auch die gute alte Stille im Gespräch zu schätzen wissen. Bloß gibt es bei mir in den Konversationen eher den Redeanteil von Chaplin in seinen Filmen. Und irgendwie sind Gespräche ja dann doch relativ wichtig im Leben. Fragen. Wie haltet ihr also nun eure Gespräche am Laufen? Vor allem mit Leuten, bei denen ihr noch nicht so die Bezugspunkte habt. Date, Vorgesetzter am normalen Job oder Vater vom Date. Was sind gute Gesprächsthemen? Ich kenne zwar Cheatcodes für diverse Spiele auswendig und weiß, was Bitcoins sind, aber das kann man ja kaum anbringen. Wie geht man mit der Stille um und ist Zumba Aerobic? Also das Ganze von einem männlichen Studenten, 22, Smalltalk. Ja, ist ein Riesengebiet, ne? Ist ein Riesengebiet. Eigentlich was für einen anderen Podcast, ja. Achso. Ui. Oh, wegen Small, okay. Wow, sorry, bist schon drin, ne? Ja, Smalltalk ist eine Sache, die, ich glaube, einfach sehr viel Übung benötigt. Also um Smalltalk zu beherrschen, muss man einfach unfassbar viele peinliche Situationen überlebt haben. Es ist eigentlich immer so ein bisschen wie Leveln. Also man gewinnt EP durch ein Gespräch. Nehmen wir einfach vor, am Tag 5 EP zu bekommen. Für einen einfachen Smalltalk mit der Nachbarin im Flur gibt es 1 EP. Für einen Smalltalk mit einem ungeliebten Klassenkameraden oder Kommilitonen gibt es 2 EP. Für einen Smalltalk mit einem Schwarm gibt es 5 EP. Das heißt, also, du kannst am Tag entweder einmal mit deinem Schwarm reden, das ist genug EP für einen Tag. Ich habe doch am Anfang 5 EP gesagt, nee, oder? Ja, genau. Also mit der Nachbarin gab es das gleiche wie mit dem Schwarm jetzt tatsächlich. Nee, die Nachbarin 2. 5 EP. Achso, nee, nee, du hattest gesagt, die unangenehmen Leute kriegen 2 EP, der ungeliebte Kommilitone. Also das Levelsystem bei dir ist überhaupt nicht gebalanced. Moment, wir haben das ja alles auf Tape. Ja, wir können das alles nochmal nach. Das ist nicht ausgeglichen bei dir. Ja, sammelt EP. Farmt ordentlich EP vor eurem Haus, bevor ihr in die nächstgrößere Stadt zieht. Ihr werdet sie dort brauchen. Ja, ich finde tatsächlich, seit ich bei Rocket Beans bin, ist es noch schwerer, irgendwie einen Smalltalk aufrechtzuerhalten, sobald man in einer Gruppe ist, in der keiner bei Rocket Beans arbeitet. Ich glaube, hier in der Firma ist es easy. Man steht irgendwie in einer Vierergruppe und redet dann halt über einen Fünften schlecht. Sobald der dann da ist, wechselt man halt auf eine 6. Person, die nicht da ist. Das funktioniert ganz easy, aber ich finde es ganz schwer, auch Themen zu setzen, die nichts mit Rocket Beans zu tun haben. Worüber redet denn so ein Lars Pausen? Weil er meinte hier Bitcoins oder so, damit holt er dich doch durchaus in Smalltalk rein, oder? Ich habe mich gestern angemeldet, ja. Wirklich? Ja. So die noch 2 Tage und dann ist die Nummer gegessen und in 3 Tagen bin ich Millionär. Oh, jetzt, wie wär's denn investiert? Ich kann noch nicht, man kann ja erst ein paar Tage später machen. Ich habe ja keine Kohle, aber ich werde mir das mal angucken und dann kannst du ja auch mal irgendwie mit 50 Euro einsteigen und gucken, wie dein Geld wegfließt. Oh nee, ey. Nein, was ich noch sagen wollte. Es gibt ja oft diese Aussage, oh, ich hasse Smalltalk, ne? Ich kann gar kein Smalltalk ab. Oft als Anfang für einen Smalltalk. Ja, tatsächlich, ich glaube, 99% der Menschheit hasst Smalltalk. Also das ist nichts Besonderes, dass man sagt, ich hasse Smalltalk. Man versucht sich dann immer so als Charakter darzustellen, dass man halt keinen Smalltalk mag. Keiner mag Smalltalk. Die Leute, die Smalltalk beherrschen, mögen auch keinen Smalltalk, aber die hassen zum Beispiel awkward situations. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich hasse wirklich diese awkward silence. Warum gibt es dafür eigentlich keine deutschen Wörter? Unangenehme Stille gibt es ja wohl. Ich hasse diese unangenehme Stille in Unterhaltungen und das zermürbt mich innerlich, frisst mein Herz auf, frisst meine Seele auf und deswegen habe ich irgendwann gesagt, ich muss dagegen etwas tun und muss einfach mal ein bisschen gucken, wie man erfolgreicher im Smalltalk wird. Und es ist wirklich Erfahrung, wie ich am Anfang gesagt habe und dann immer lernen aus den Sachen. Also zum Beispiel ein Tipp, den ich mitgeben kann, es ist der billigste Trick auf der Welt, das Wetter ansprechen. Leute, ich spreche immer noch das Wetter an. Wirklich? Ich spreche das Wetter an, wenn es gerade irgendwie awkward wird. 2017 nicht wenigstens ein Regenradar oder eine Wetter-App oder so, dass man ein bisschen das Thema weiterentwickelt hat? Nein. Man muss oldschool anfangen, von alt nach neu. Das ist wie Age of Empires beim Smalltalk. Gott. Du fängst an mit dem Regen, was man auch schon als Steinzeitmensch gemacht hat und kannst beim Bitcoin enden, wenn du eine halbe Stunde im Smalltalk bist. Okay. Und dann entsteht manchmal auch aus einem lästigen Smalltalk auch eine gute Unterhaltung und eine schöne Freundschaft. Okay, heute also halb Gagreflex, halb Plauschangriff. Die Gaming-Themen finden bei uns heute statt. Ich finde, also ist auch tricky, weil wenn man zum Beispiel bei einem Date ist, also ich zum Beispiel, ich habe ja nichts außer die Arbeit. Musik mache ich auch nicht mehr. Das habe ich früher immer noch mal so reingeworfen. Das kann ich jetzt eigentlich auch nicht mehr machen. Du hast vergessen, die Anführungszeichen bei Musik zu setzen. Ja, habe ich extra gemacht. Mache ich im Schnitt die dann rein. ich habe... sonst Gaming hat jetzt wieder einen höheren Stellenwert, einfach weil ich hier in der Firma bessere Möglichkeiten habe, da ranzukommen. Was auch nicht gerade förderlich ist bei einem ersten Date, also im Prinzip bin ich nichts mehr ohne Rocket Beans. Deswegen gehen mir sehr, sehr schnell die Themen aus und ich finde es auch tricky, weil man soll ja auch nicht so viel über sich reden eigentlich. Mhm. Also, oder was du triffst dich einfach mit Fans. Noch? Weil bei denen ist es okay, dass du über dich redest und es ist okay, dass du über die Arbeit redest. Ja, aber ich treffe ja immer solche Fans, die dann behaupten, sie würden schon gar nicht mehr Rocket Beans gucken und kennen das nur entfernt. Und ich dann, früher Giga Game dann One. Die wissen sie aber genau, was ich in irgendeinem Moin Moin mit Flo Harten mal gemacht habe vor 17 Jahren. Bei Minute 33. Bei Minute 33 hast du doch mal gesagt, du magst kein feuchtes Toilettenpapier. Deswegen ist es schwierig. Ich weiß wirklich nicht, worüber ich reden soll. Keine Ahnung. Man, über Lars Pausen rede ich dann oft im Zweifelsfall tatsächlich. Ich habe dann einen Freund und dann erzähle ich halt von dir und den Sachen, die du so erlebst. Das könnte vielleicht wirklich ein Tipp sein. Erzähl einfach Sachen, die dir erzählt wurden von einem interessanten Freund. Du musst es natürlich ein bisschen verpacken als deine eigenen Anekdoten. Klau einfach Anekdoten. Niemand weiß, von wem die sind. Niemand kommt mit einem Copyright-Zeichen um die Ecke. Erzähl einfach Sachen, die du gehört hast, die dich interessant machen, nicht zu interessant sind, je nachdem, wer der Gesprächspartner ist, aber klau einfach. Absolut, das kann man ruhig machen. Auch Gesprächsthemen klauen jederzeit. Wenn an dir ein Pärchen vorbeiläuft und die unterhalten sich über irgendwas, dann sprich das Thema einfach an. Du merkst, bei denen funktioniert es, bei uns wird es auch funktionieren. Es sei denn, es ist eine Abtreibung oder so, da muss man natürlich vorsichtig sein, mit einem Smalltalk oder sowas nein, reinzuziehen. Nein, no risk, no fun. Einfach all in gehen und schön ansprechen. Ich merke gerade, dass ich da richtig aufgehe in dem Thema. Ich mache einen extra Podcast mit mir alleine, Smalltalk 101. Und ich werde euch beibringen, wie man Smalltalk beherrschen lernt. Auch wenn ich gar nicht sage, dass man es beherrscht, denn du beherrschst nicht Smalltalk. Smalltalk beherrscht dich. Oh Gott. Macht überhaupt keinen Sinn. Naja. Ja, was ich sagen wollte, Know your audience. Oh, jetzt kommt ja. Tipp 2. Also Tipp 1, Wetter ansprechen. Tipp 2, Know your audience. Dann sind wir auch gleich durch mit dem Lars Paulsen Smalltalk Podcast. Die Masterclass. Mit wem sprichst du da? Sprichst du mit dem Taxifahrer? Sprichst du natürlich über seinen Job? Man möchte meinen, die reden den ganzen Tag über Job, mögen es nicht mehr. Oh doch, das ist das Einzige, worüber sie sprechen wollen, ihren Job. Oder wenn du mit einem auf der mit der Nachbarin sprichst, sprich über die Hausgemeinschaft, sprich über die Miete, keine Ahnung. Sprichst du mit einer Frau, du weißt, sie interessiert sich fürs Reiten. Kochen. Ach so, ja, okay. Fürs Reiten, sprich mit ihr über Sex zum Beispiel. Also immer wissen, mit wem man da gerade ist. Und entweder gibt es Smalltalk-Leute, die beherrschen Smalltalk, weil sie sich für Leute interessieren. Also wenn du Interesse hast an anderen Leuten, du selbst schreibst, du interessierst dich nur für Gaming und Charlie Chaplin und kannst deswegen mit niemandem sprechen, weil du ein Arschloch bist und dich nicht für die anderen Leute interessierst. Ähnlich wie ich interessiere mich teilweise auch nicht für die Leute. Aber dann kommt Tipp 3, so tun, als würde man sich für die anderen Leute interessieren. Oh, und dann schön, wenn sie sagt, ey, ich mag aber lieber Kevin Spacey-Serien, dann rede mit ihr über Kevin Spacey. Ja, auf jeden Fall keine kontroversen Themen anschneiden, sondern schon nach Konsensthemen auswählen. Nicht solche heiklen politischen Themen ansprechen, wo man irgendwie gleich eine Meinungsverschiedenheit hat, sondern schon Sachen, wo sich im Grunde die große Mehrheit einig ist, wie Homosexualität oder sowas. ich habe auch manchmal diese Situation, wenn man so Dates hat, dass man dann, wenn man irgendwie in so einer Bar ist oder so, andere beobachtet und darüber redet, über diese anderen Pärchen redet. Ist tricky, es wirkt erstmal wie ein verlockendes Themenfeld, wo man sagt, boah, geil, aber es ändert die Dynamik zwischen dir und deinem Datepartner und es ist eigentlich eine Sackgasse. Man kann da ein paar Meter reingehen, aber man muss da richtig schnell wieder rauskommen, weil es führt irgendwann zu nichts, weil man hört nicht, was die sagen. Man kann natürlich, guck mal, die sind witzig, sie sind auch auf dem Date oder bla bla bla, er will was von ihr und so weiter, man sieht es deutlich. Aber es ist wirklich eine Sackgasse. Raus da. Raus. Nein, nein, nein, es ist ein super Tipp. Ein super Tipp. Schön machen. Leute lästern, denn es geht um einen gemeinsamen Feind und das schweißt dich selbst zusammen. Jetzt sind wir gerade beim Dating, darum geht es ja eigentlich gar nicht. Also beim Dating würde ich das nämlich wirklich sehr... Okay, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Bei einem Date immer schön die anderen Leute anschauen und darüber lästern. Das schweißt euch beide zusammen, grenzt euch von anderen ab und ist ein sehr guter Tipp. Also ich würde dich gerne mal als Gast sehen bei mir im Smalltalk-Podcast, Andreas. Und im Endeffekt ist Smalltalk nichts anderes als Improvisation. Und Improvisation kann man auch üben und so. Das heißt, wenn du im Smalltalk bist und dir fällt gerade nichts ein, guck dich einfach um, du siehst einen Feuerlöscher und sprichst über Feuerlöscher. Das kann natürlich richtig nach hinten losgehen, wenn du da nicht geübt bist. Aber wenn du ein guter Smalltalker bist, und das bist du nach der Smalltalk-Masterclass von Lars-Erik Paulsen, dann beherrschst du es tatsächlich, deine Umwelt zu beobachten und aus der Umwelt Themen zu greifen und diese anzusprechen. Ja, lasst euch nicht täuschen, der Typ ist eine wandelnde Labertasche. der gaukelt dir so lange Interesse vor, bis du es glaubst. Eigentlich ist der Typ völlig unemotional und interessiert sich überhaupt nicht für dich. Ja. Aber was ist mit so Sachen wie, also manchmal kann man ja auch Stille vermeiden, eben durch Übersprungshandlungen, durch zum Beispiel Rauchen ist ja was sehr schnell in so ein einfach ein anderes Gesprächsklima schafft, indem man gar nicht so diese Notwendigkeit hat, ich muss jetzt sofort reden, weil man ist ja mit der Aktion beschäftigt. Ja. Auch da ist ja Lars Paulsen jemand, der wirklich, wirklich alle Flötentöne spielt. ist das was die Konversation wirklich erleichtert? Habe ich so jetzt noch gar nicht betrachtet, aber also Rauchen an sich, ich bin ja kein Raucher, ne? Aber an sich, wenn du dann vor die Haustür gehst mit deinen Kollegen, dann kommst du eher mal in die Firma rein. Also wenn du neu anfängst, du musst natürlich auch nicht unbedingt rauchen, kannst du einfach so mit raus und nimmst den Wasserglas mit, weil das tatsächlich ein wichtiges Ding ist, dass so kurz peinliche Stille gar nicht entsteht, weil wenn beide still sind und beide an der Zigarette ziehen, ist es gar nicht so peinlich oder am Wasserglas trinken, deswegen auch in der Bar einfach immer was saufen. Deswegen bin ich auch oft schnell betrunken, weil ich immer am Glas bin, wenn irgendwie gerade Stille ist. Ich bin wirklich allergisch gegen peinliche Stille. Ich hasse sowas wie die Pest. Und natürlich kann ich das sehr gut vorgaukeln, Interesse vorgaukeln, vorheucheln, vorgeben. Wie heißt es? Vorgaukeln. Aber ich bin auch, muss ich sagen, sehr interessiert an sehr vielen Sachen und zwar sehr kurz immer. Ja, stimmt, ey. Also zum Beispiel jetzt zur Zeit bin ich ja mega auf dem Pokertrip. Und ich beschäftige mich die ganze Zeit damit, sehr intensiv. Und ich weiß ganz genau, in 2 Wochen habe ich kein Interesse mehr daran und werde es nicht mal mehr mit dem Arsch anschauen. Und genauso ist es bei uns im Smalltalk, lieber Zuschauer, wenn du mich mal ansprichst, ich werde mich wahrscheinlich tatsächlich brennend interessieren für das, was du erzählst, für 1,5 Minuten. Und dann nicht mehr. Ja, ich muss sagen, ich bewundere diese Eigenschaft manchmal von dir, dieses Skrupellose. Auch leicht herablassend, wenn man dich länger kennt und weiß, guck mal, also du fühlst dich ja auch ein bisschen gut manchmal, wenn du so nach unten in die sozialen Kreise mal ein bisschen Audienz gibst und guck mal, der große Lars Paulsen redet mit mir, Leuten, die es eigentlich gar nicht verdient haben, weil man ihnen ansieht, dass sie mega langweilig sind. Gibst du das? Gibt dir auch so ein bisschen Machtgefühl, fühlt sich auch ein bisschen gut. Meist onaniere ich in der Tasche, ohne dass ihr es mitbekommt. Ja, okay. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Hast du eine, empfiehlst du mir eine? Ja, wolltest du die von deinem englischen Freund ja, sehr gerne. Vorlesen? Musst du mal ein bisschen gucken. Und zwar hat mich das besonders gefreut, dass wir dass wir einen Zuschauer haben, dessen Muttersprache nicht die deutsche ist und der aber quasi mit anhand dieses Podcasts so ein bisschen Deutsch lernt. Und deswegen werde ich jetzt versuchen, besonders deutlich zu sprechen, damit auch alles verstanden wird. Ich muss auf Englisch vorlesen, die E-Mail ist auf Englisch. Ich hoffe, ihr versteht das alles. Das heißt Gag-Reflex eigentlich auf Deutsch, weiß man auch nicht so richtig. Ne? Nee, keine Ahnung. My German is okay, but I feel more comfortable with English. Sire? Ist das ein Lord, der uns schreibt? Oder? Lord von Leroy. 2005, coming from the US, Georgia. From my point of view and situation, it looks like Europe's going downhill, no human intelligence left. My question is now, since you both seem to get around because of your job and vacations, if you share my view, how is the state of Europe and the world from your perspective and where it might be nicer to live? Danach ist noch eine kleine andere Frage. Also, es geht mit Europa bergab, sorry. Es gibt keine Human Intelligence mehr und so weiter. Also, willst du mich, wir antworten jetzt schon auf Deutsch, ne? Ja. Also, willst du mich fucking verarschen? Fucking war Englisch. Also, mit Europe geht's downhill oder was? Hä? Guck, stimmt, sagt der Mann aus Georgia. In den USA, wirklich, wo jemand Kim Jong-un antwittert und sagt, er ist short and fat irgendwie, wo jeder drittklassige Schauspieler den Tweet löschen müsste, aus Gründen, damit seine Karriere nicht vorbei ist. Das macht der fucking Präsident der USA irgendwie. Also ganz ehrlich, ihr habt doch wirklich, also wenn es mit einem Land gerade bergab geht, dann ja wohl eindeutig mit den USA. Und zwar richtig steil. Ich stimme dir zu, mit den USA geht's auch bergab, aber auch mit Europa. Also eigentlich geht die ganze Welt gerade den Bach runter. Also so hart war es in meiner Erwachsenenzeit noch nicht. Also dass es so krass bergab geht, weil hier in Europa stehen wir vor dem riesigen Problem der Flüchtlingsströme und wir werden uns alle einig und es spaltet die Gesellschaft und es ist einfach gerade ein Riesenproblem, das wir haben. Und offensichtlich, ja, keine Ahnung, werden gerade die Ränder gestärkt und es sieht wirklich nicht gut aus. Aber ich finde es interessant, ach so, Human Intelligence. Ich dachte, er meinte Geheimdienste. Intelligences, Geheimdienste, so wie CIA. Und da wollte ich schon sagen, okay, in Europa würde man nie darüber nachdenken, dass irgendwie das deutsche Dingsbums, ja, das Bundes... Nachrichtendienst. BND, dass der BND schwach ist. Aber das ist so ein Ami-Ding. Central Intelligence ist das, ne? Ja. Es ist halt so, dass ich wüsste jetzt kein anderes Land, in dem ich lieber leben würde als in Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind die Nummer 1 in Europa. Wir sind die, die den Ton angeben in Europa, soweit das möglich ist, zumindest so, wie uns das die neue Weltordnung machen lässt. Die USA sind wirklich ein Clown, ein transatlantischer Clown inzwischen. Die Russen sind irgendwie noch so ein Bilderbuch-Antagonist, den man irgendwie eigentlich nur aus Hollywood-Filmen kennt. Also für mich sehe ich kein Land, was momentan mit Deutschland mithalten kann. Und das, obwohl wir 2 Millionen reingelassen haben. Ich finde es sehr schön. Sind wir Number One. Da hört jetzt einmal einer aus den USA, ein Ausländer quasi, unseren deutschen Podcast. Und was die Deutschen in ihrem Podcast sagen, ist, wir sind die Besten. Also wir sind wieder da, wo wir schon mal waren. Ja, man kann ja ruhig mal ein bisschen stolz sein. Jetzt kommt wieder Dino, man darf nichts sagen. Nee, Deutschland ist, okay, du hast doch gerade einen Nazi wieder auf der Schaukel saß. Erste Angebot von Game 2, schon sitzt du auf der Schaukel als Nazi und singst Loose Electric, habe ich gestern erst gesehen tatsächlich. Gute Nummer, ne? Gute Nummer, ja, aber ganz ehrlich, nein, also die USA sind natürlich ein tolles Land, aber ihr habt euch da wirklich, also ich finde auch, ihr habt Trump auch mal verdient. Also ich glaube, ihr werdet in den nächsten 50 Jahren sehr demütig sein müssen nach dieser Präsidentschaft. Also sorry. Du hast übrigens die ganzen skandinavischen Länder nicht bedacht. Die sind ja alle so, die werden alle viel klüger als wir. Rechts. Und dann die Chinesen, die werden alle viel reicher als wir. Aber ja. Ja, aber die Skandinavier. Uns geht's schon ganz okay, aber wir stehen kurz vor Bürgerkrieg. Ja, das stimmt allerdings. Ja, die Skandinavier haben natürlich tolles Bildungssystem und viel in Wissenschaft, Forschung und hohe Mehrwertsteuer und so weiter. Ja, das kann man sich aber nur leisten, wenn man halt die Grenzen dicht macht. So, also entweder wird es Multikulti sein oder wirtschaftlich führend. Jo. Das besprechen wir dann in deinem Podcast. Das ist übrigens kein Smalltalk-Thema, falls ihr nachfragt. Ach, das ist gleich wieder Andreas AfD für Deutschland. Ey, AfD ist Andreas für Deutschland. Ach, komm. Hör doch auf, das hat jetzt gar nichts Politisches zu tun. Ich jetzt mal keine politische Aussage. Andreas für Deutschland, ist doch schön. Also, another question is, do you guys have any idea how to make more money best with the internet? Ja, I have ja, a friend in trouble back in the States, sent her all I could, but now seem to run out of resources. I almost tried everything, like finding treasures and sell them on eBay and so on. Made all kind of competitions, even did online poker and sports betting. Siehste? Seems I don't find any good jobs where I could keep being a kind of underground. Have no ID or passport. So any other ideas? Thanks. What? Sprechen wir hier gerade mit einem illegalen Einwanderer aus den USA? Hm, ja, super. Ja, also Poker hat er schon versucht, deswegen, Lars, weiß ich gar nicht, was du ihm noch empfehlen willst. Denn für Bitcoins brauchst du ja ein Startkapital. Was soll der junge Mann jetzt noch machen, um im Internet an Geld zu kommen? Noch mehr pokern. Noch mehr pokern. Gute Pokerspieler spielen an mehreren Tischen gleichzeitig. Es ist eigentlich nur eine Anfängersache, nur an einem Tisch zu spielen und sich zu konzentrieren, oder? Absolut, ja. Man musste natürlich erstmal das Ganze lernen. Ne? Ich bin ja noch ganz am Anfang, Andreas. Und in der Woche bin ich wieder raus, also brauche ich erst gar nicht anfangen mit zwei Tischen auf einmal. Nee, ich bin tatsächlich gerade auf einem Online-Poker-Trip, aber ich weiß, mit wem habe ich das drüber gesprochen? Weiß ich nicht. Flo Harten wahrscheinlich. es geht um Poker. Es gab immer irgendeinen in der Grundschule, nee, in der Grundschule nicht, im Gymnasium, so im Abi, der zum Schluss irgendwie Geld durch Poker verdient hat. Weiß Fabian Krane hast du das besprochen. Mit Fabian Krane, ja. Und ja, bei jedem gab's das, ne? Kennst du das auch? Bei dir nicht im Osten? Deswegen habe ich damals auch nicht in das Gespräch mich eingeklinkt, weil ich dachte, okay, ich bin wieder raus. War nicht dein Smalltalk-Thema. Nee. Aber bei genau, uns war das wohl bei beiden so, also es ist so ein Ding gewesen, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so geht, ihr könnt uns ja mal schreiben. Und zwar, wo kann man uns eigentlich schreiben? Also man muss jetzt nicht an die E-Mail schreiben. Schreibt doch mal Hashtag GevReflex und erwähnt uns auf Twitter. Ja. @verlinkscht und ja, @Lars-Erik Paulsen. Da können wir dann solche Sachen auch mal diskutieren. Weil ich finde es eigentlich auch mal ganz schön, da öffentlich nochmal über solche Themen zu sprechen. Also ja, gab es bei euch auch diesen einen Poker-Dude? Und wenn ja, dann verlinkt ihn zum Beispiel auf Twitter. So scheiße. @Xflix. Früher war das total beeindruckend, dass jemand irgendwie dann Geld verdient hat mit Poker. Aber heutzutage muss ich sagen, das handelte sich dann so um 200, 300 Euro im Monat, was für uns damals einfach so, what, Alter? Der hat im Online-Poker 300 Euro im Monat verdient oder Dollar. Heute musst du sagen, davon kannst du ja auch nicht leben. So, und der war richtig krass. Der hat nichts gemacht, einen ganzen Tag außer Online-Poker zu spielen und hat dadurch 200 Euro gemacht. Ja, also maximal. Sobald ein Hobby zu deinem Job wird, ist es halt kein Hobby mehr, dann ist es Arbeit und dann wird es halt auch anstrengend. Ja. Laut meiner Rechnung gerade ist dieser Mann übrigens extrem reich, wenn er 200, 300 Euro am ja, Tag verdient. Aber es war im Monat, ne? Im Monat. So, ja, Bitcoins ist nichts für dich und ansonsten, keine Ahnung, du könntest ja mal versuchen so, ey, Webcams, es gibt doch so, also Sexcams, wo du echt, ja, als Mann quasi auch auftreten kannst und einfach, zieh einfach eine Maske auf, ohne Witz, du, das ist die perfekte Lösung für dich. Du kommst aus Georgia, keine Sau in Deutschland kennt dich und wird dich jemals kennen. Du hast keine ID, das heißt, es passt sehr gut, dass du einfach eine Maske trägst. Du ziehst dir eine fancy Maske auf, vielleicht einen Hund oder so eine Ledermaske vielleicht besser und dann setzt du dich vor eine Sexcam auf dein Sofa zu Hause und onanierst den ganzen Tag, spielst an dir rum. Und dann zahlen Frauen oder homosexuelle Männer oder alte Herren zahlen Geld dafür, dass du onanierst. Das ist doch perfekt. Ich habe mir das auch schon überlegt. Aber jeder kennt meinen Dick. Also kann ich es nicht machen. Jeder kennt deinen Dick. Ja, oh Gott. Na, ich glaube, wenn er in die Webcam-Szene gehen sollte, dann sollte er sich schon vermarkten als Ami. Also gerade wenn du hier in dem deutschen Markt bestehen willst, dann ist es schwierig, das mit Maske zu tun. Denn das machen ganz viele Banker und dergleichen auch, die das wirklich nur hobbymäßig machen. Geh raus vor die Webcam, zieh die Maske ab und du brauchst eigentlich auch eine Partnerin. Nur als Solo-Onanierer kann man, das weiß ich aus sehr guter Quelle, circa 20 Euro im Monat machen. Mehr ist da wirklich nicht drin. Und glaub mir, was war ich leer nach dem einen Monat. Mehr kann man da nicht machen. Das ist kein seriöser Tipp. Bleib lieber bei Bitcoins. Das ja, ist seriös. Glaube ich gar nicht. Mach das mal und schreib uns nach einem Monat deinen Erfahrungsbericht. Jesus. Aber schick uns bitte keine Beweisfotos. Okay. Cool, dass du geschrieben hast und cool, dass du uns zuhörst und cool, dass du durch uns vielleicht ein bisschen Deutsch lernst. Also weiter so. Ja, aber setz bitte mal die amerikanische Brille ab. Also sorry, wenn du schon in Europa bist, dann nimm doch wenigstens die offene Denkweise mit. Also ich mag dich, Andreas hasst dich. Merk dir das. So, wollen wir kauf dir meine Shirts und nicht Andreas Shirts. So, wollen wir mal wieder ein bisschen in die asoziale Ecke eintauchen. Oh ja! Also, und zwar ein alter Bekannter, den wir noch als den asozialsten im Ort kennen, der erinnert dich damals... Oh nee, er wieder, ey. ...die Möpse seiner Tante sehr geil fand, dann hat er in die Wanne geschissen und die Tante und eine Freundin guckten zu, er ist mit einer Erektion auf einem Fahrrad davon gefahren. Ist doch der Alkoholiker, ne? Findet eine 14-Jährige geil und so weiter, ne? Ja, genau, weiter. So, hallo liebes Gag-Reflex-Team, heute möchte ich euch von meiner ersten fast sexuellen Erfahrung erzählen. Wir sind schon im Zimmer. Ich weiß, was zu tun ist. Mein Penis hat zu diesem Zeitpunkt schon zweimal ejakuliert. Ich hoffe, sie kriegt nichts davon mit. Ich presse den gewaltigen Strahl ins Bettlaken und versuche mir irgendwie zu helfen. Ablenkung durch Küssen? Nein. Gefühlvoll? Nein, Mann. Sie wird alles merken. Merken, dass du ein Blender bist, der von Küssen und Lecken keine Ahnung hat. Zu diesem Zeitpunkt ist der Bruder in 30-Sekunden-Takt schon das dritte Mal im Zimmer erschienen. Okay, jetzt wird's langsam ein, ich bin total am Ende, mein von Drogen zerfressenes Gehirn sucht verzweifelt nach einer Antwort und plötzlich erscheint sie wie ein gelöstes Wimmelbild. Richtig, sie wirft mich gleich aus dem Bett und der Bruder züchtigt mich mit einem Schlagstock. Ich darf ihn nur nicht reinstecken, dann komme ich hier vielleicht lebend wieder raus. Psychose. Ich hatte sie schon die ganze Zeit, ohne es zu merken. Von nun an ist mein Leben wie ein Film. Ich bin nur noch Beifahrer in einem führerlosen Taxi, das bei abgeschaltetem Motor langsam doch immer mehr an Fahrt zunehmend einen Hügel hinunterpoltert. Wie ihr euch denken könnt, geht sowas für einen Milchbubi der dritten Art nicht gut aus. Ein paar Wochen später ist die alte, nicht vorlesen, das arme Mädchen natürlich zu Recht, weg und bei mir wird die Flasche Wein zur Tagesdosis. Ihr kleinen Dreckigen, ich weiß genau, was ihr tut, ich sehe euch nämlich im Fernseher. Gezeichnet der Assoziatze vom ganzen Ort. Och Mann, ich weiß ja nicht, was wir mit ihm machen sollen. Ne? Ich glaube, am Anfang habe ich wieder gedacht, der lügt doch wieder irgendeine Geschichte zusammen. Warum sollte denn ein Bruder dreimal ins Zimmer reingehen, wenn er beim ersten Mal schon gesehen hat, dass da drin gepoppt wird? Also, warum sollte 30 Sekunden später da nicht mehr gepoppt werden? Also, oh, ist das ja eine Überraschung, die poppen ja da immer noch. Gut, bei dir ist es eine Überraschung, dass nach 30 Sekunden immer noch gepoppt wird, offensichtlich. Ja, also ich weiß nicht, wir behandeln ihn jetzt mal, als sei es keine Lüge. Und ich glaube auch irgendwie ist es wohl keine Lüge. Ich glaube, der Mann hat ja wirklich Probleme mit seiner Psychose und seinem Alkoholismus, keine Ahnung. Aber ernsthaft, ey, ich sehe das schon kommen, ey. 4-5 Mal schreibt er uns Hilfe, Rufe quasi hier ans Gag. Jedes Mal wird es lustig, irgendwann stirbt der Dude und wir sind schuld, weil wir unterlassen Hilfeleistung. Du Kerl, wenn du uns nicht anlügst, gehst jetzt mal sofort, rufst mal sofort hier irgendwie so eine Hotline an. Hier. Ja. Was ist das hier, DZBK? Ruf das BKA an. DZBK. Ja, ich würde mich nicht wundern, wenn er auch uns als Notfallkontakt angegeben hat, wenn er einfach nur gagreflexpodcast@gmail.com steht. Also ich meine, zu früh kommen ist nun wirklich eigentlich relativ normal. Ob es nun wirklich zweimal passiert ist und er dann gleich ein drittes Mal steht, weiß ich nicht, wenn das so passiert ist. Ist zu früh kommen denn normal? Naja, also er redet ja von einer seiner ersten sexuellen Erfahrungen. Ach so. Da finde ich, ist es schon nicht ungewöhnlich. Ja, sorry, der große Lars Paul. Nein, aber... Oh, long lasting Lars ist wieder da. Ach Gott. Ja, weil du es so hingestellt hast. Ja, Entschuldigung. Es tut mir leid, Mann. Stell ihn hier gleich mal hin. Ich bin nur noch Beifahrer in einem führerlosen Taxi. Ja, ich würde das auch einfach mal so unkommentiert dalassen. Nur, dass man, weil wir uns ein paar Mal gefragt hatten, was eigentlich aus diesem Mann geworden ist. Ja. Wer hätte es gedacht, er ist immer noch ein Psychopath. Ja, aber such dir ernsthaft Hilfe. Du bist nach wie vor ein kreativer Typ, ob es jetzt eine Lüge ist oder nicht. Das klingt schon alles ganz schön, was du da schreibst. Naja, in einem führerlosen Taxi, das ist doch alles ganz nett, wie er das blumig umschreibt. Aber leider sind die Kreativen oft auch irgendwann die Toten. Also lass dir bitte vorher helfen. So, eine weitere Frage von einer weiblichen Zuschauerin. Wenn ich Sex habe, werde ich extrem schnell extrem feucht. Ich muss nur ein bisschen rumknutschen und schon habe ich einen Sumpf in der Hose. Soweit ja erstmal gut, man spart Gleitmittel und Wund scheuert sich auch nicht so schnell. Jetzt kommt aber dazu, dass wenn ich einen Orgasmus habe, squirte, abspritze, komme, wenn ihr wisst, was ich meine. Und das nicht wenig. Es ist mega die Sauerei, die Matratze ist halb durchnässt. Ich hatte schon alle möglichen Reaktionen von hast du mich gerade vollgepinkelt zu super geil. Jetzt meine Frage, da ich Single bin, frage ich mich, ob ich Männer vorwarnen sollte, wenn es mal spontan in die Kiste geht. Ist es eklig, normal oder voll geil? Mich nervt es manchmal schon selber, dass ich mich in einen kleinen Wasserfall verwandle, aber ich kann daran nichts ändern. Wie seht ihr das? Bin gespannt auf eure Antwort. Liebe Grüße, eure Sumpfine, hat sie geschrieben. Okay, war ganz kurz. Wer hat gefragt, hast du mich gerade angepinkelt? Wie alt war der? 14? Oder was ist mit denen los? Ja, aber gut, man muss schon sagen, dass Squirten nach wie vor oder nicht nach wie vor, sondern lange Zeit ein sehr umstrittenes Phänomen war, das man in der Regel eigentlich nur aus dem Internet kannte. Ja, eben. Aber das reicht doch. Also ich würde mal sagen, so die letzten 3 Jahre hat sich das etabliert als, okay, das kann passieren. Und wenn es passiert, fragt man doch nicht, hast du mich gerade angepinkelt? Das ist auch so, also ja, für sie ja auch total. Also was soll das denn? Naja, aber wenn man halt schon mal angepinkelt wurde beim Sex, ist es, finde ich, nicht so schlimm, das nachzufragen. Ich glaube, dass Squirten nach wie vor, ja komm, gehen wir noch ran. Hast du schon mal ein Mädel, das gesquirtet hat? Ja. Ja. Wie? Ja, ja. Du? Nee, erzähl doch mal jetzt, genau. Nee, nicht, dass ich wüsste. Es war immer Blut. Also ich. Wenn es sehr feucht wurde. Oh Gott. Ich finde, über so private Themen reden wir doch beim Gagreflex-Podcast nicht. Oh, das macht er wieder in seinem Smalltalk-Podcast. Ja, es ist schon passiert, jetzt nicht so im Kassenstil. Also es gibt ja auch da nochmal unterschiedliche Abstufungen. Ja. Es war dann vielleicht eher mal ein kein Wasserfall, sondern eher eine Spritzpistole. Aber durchaus auch schon vorgekommen. Und dann habe ich zumindest, also ich persönlich nicht gefragt, ob ich gerade angepinkelt wurde. Aber reagiert man da nicht schon befremdlich, weil man so denkt, okay, solange es wirklich bewiesen ist, ist es wirklich kein Internetmythos? Hä? Was soll das ein Internetmythos? Also wer das zum ersten Mal irgendwie im Porno gesehen hat, ja, da hat wird es doch aber, gegoogelt. Also, ja, oder da wer wird, das mal gehört hat. Ja, aber da wird doch auch nachgeholfen. Das ist ja wie, also Männer kommen natürlich auch, aber die kommen ja immer extrem in Pornos. Da wird ja auch nachgeholfen. Das heißt, wenn da irgendwelche Pornostars irgendwie liegen und in einer 30 Minuten Squirting-Session sind oder so, dann glaubst du auch nicht, dass das alles echt ist. Ja, gut, aber man hat ja trotzdem schon mal nachgegoogelt und gesehen, dass es jetzt keine Verschwörungstheorie ist der Singles, sondern es ist ein Fakt. Ich muss sagen, ich stehe auch nicht drauf. Also, wenn es so krass ist wie bei ihr, wäre das extrem befremdlich auch für mich. Aber man könnte sich natürlich auch irgendwie dran gewöhnen. Dann nimmst du halt irgendwie einen Regenschirm mit beim Sex oder ziehst deinen Regenmantel gleich an und dann funktioniert das schon. Oder machst irgendwie eine Folie drunter. Oh Gott, über was wir reden hier. Mama, naja, bitte hör diesen halt schon Podcast niemals. Naja, man kann natürlich schon, wenn das passiert, von Männern erwarten, dass sie taktvoll reagieren. Irgendwie mit so einem oh shit, was ist das? Du scheiß ekelhaftes Vieh oder so. Du Alien! Und man rennt dann raus aus dem Zimmer. Die Fruchtblase geplatzt. Oh Gott, wie konnte ich den Lümmel da reintun? Das ist, denke ich, normal, dass man da als Mann anders reagieren kann. So, jetzt aber die konkrete Frage. Aber es gibt Leute, Männer, die da sehr drauf stehen übrigens. Also ja. Definitiv gibt es Männer, die drauf stehen und die das auch irgendwie so als Zeichen dafür sehen, dass es der Frau richtig gut gefällt. Also insofern brauchst du dich da nicht schämen für. Ja, die Frage tatsächlich, ob sie Männer vorwarnen sollte. Finde ich, bei diesen Ausmaßen sollte man das schon thematisieren. Definitiv. Also, wenn man, weiß ich nicht, wenn man im Restaurant sitzt irgendwie und der Ober, der Garçon eine Flasche Wasser bringt, dann wäre das ein Moment zu sagen, guck mal in die Flasche, das erwartet dich nachher, das kommt gleich nochmal aus mir raus. Und zwar 1:1 so. Wenn er fragt, sollen wir noch Wasser im Supermarkt vorher kaufen, sagst genau. Du, nee, ich hab da schon was. Willst du eine Suppe essen? Na, wenn du es mir oral machst, hast du noch genug später. Oh Gottes Willen. Also es gibt ja schon natürliche Anknüpfpunkte an so einem Abend, aber ja, da sollte man schon darauf hingewiesen werden. Also ich glaube, da wäre ich auch in der Situation, jetzt mal politisches Gelaber beiseite, wäre ich auch wahrscheinlich überfordert. Wenn es so richtig viel ist, naja, ich würde glaub, ich versuchen, irgendwie es mit Benzin zu überschütten und anzuzünden oder so. Also ich glaube, wenn das, das kannst du uns nochmal schreiben und uns nochmal auf diese Frage jetzt nochmal antworten, liebe Frau, die uns gerade geschrieben hat. Das passiert ja jetzt nicht bei so stinknormalem Sex oder wirklich bei jedem Sex passiert das, weil ich habe den Eindruck, dass es dann schon so, wenn es dann ein bisschen länger dauert auch erst oder wenn es dann wirklich so ein bisschen heißer, ein bisschen krasser wird, sag ich jetzt mal, dass dann sowas vielleicht mal passiert. Ja, aber sie ist ja, ja. Und dann, finde ich, kannst du das auch während des Sex so sagen. Dann wird es ihnen auch nicht stören. Oder wenn es dann passiert, denke ich, dass es ihnen auch nicht stört, weil er ja auch gerade sowieso eine Bestie ist. Eine Männer nach 10 Minuten Sex sind doch sowieso keine Männer mehr, keine menschlichen Wesen mehr. Da sind wir uns doch einig. Das sind doch Bullen. 10 Minuten Sex, wieder long lasting last hier. es ist... klar, ohne Vorhaut, der ist natürlich gewohnt. sie sagt ja schon, dass sie beim ersten Küssen da schon feucht wird. Und dann ist es natürlich eigentlich unfair, weil dann machst du als Mann natürlich nicht mehr viel, Also da müsste schon was Großes passieren, dass man dann nochmal einen Rückzieher macht. Im Zweifelsfall zieht man es dann natürlich durch. Aber es ist natürlich auch schwierig, den richtigen Zeitpunkt zu finden, weil vielleicht hat man ein ganz normales Date erstes und denkt irgendwie, ja, es endet gar nicht unbedingt im Bett, auch von seiner Seite aus. Und dann sagt man übrigens, ich explodiere wie ein Vulkan unten und dabei ist man noch gar nicht so auf Sex getrimmt. Also es ist natürlich schwierig, einen richtigen Zeitpunkt zu finden. Und ja, du musst dich natürlich auch ein Stück weit schämen dafür. So, sollen wir weitermachen? Genug gesquirtet oder hast du noch ein bisschen was dazu? Ja, nö. Beizutragen. Nö, das war's. Also du stehst auch nicht zwingend drauf, ich auch nicht, also... Ich hatte es noch nicht, man muss tatsächlich in der Form. Also bei mir sind sie ja eh immer extrem trocken, weil die Frauen halt null erregt sind. deswegen wäre das ganz schön, wenn überhaupt mal eine Frau feucht wäre. Komm, die wollen es doch auch, oder? Sage ich auch immer, aber offensichtlich sehen das führende Oberlandesgerichte anders. Irgendeiner von uns beiden wird den anderen irgendwann mal anzeigen, das weiß ich. Ich werde sein, ich habe die schon angezeigt. Scheiße. Also, die nächste Frage. Cheers, mate. Soll er erst bitte meinen Namen ungenannt lassen? Nennt mich einfach Lingenberry Lahoney Baloney. Ah ja, da ist die zweite Frage sehr interessant. Die erste, ja, die erste würde ich sogar überspringen, schon oft, genau. Weil es heterosexuell und so. Der ja, ja, ein bisschen du, das genau. Hinweis für die Zuhörer, bla bla bla, du willst mit einem Mann schlafen, bist du bisexuell? Ja, natürlich bist du, das haben wir schon oft durchgekaut. Genau. Ja. Ja. Und dann trennen sich hier wieder die zwei Wege. Andreas sagt, du solltest dich dafür sogar schämen und dich behandeln lassen. Nein, also, zweite Frage. Ich habe einen extremen, gigantischen, biblischen Leggings-Fetisch. Für mich gibt es fast nichts sexuell Anziehenderes. Ist das bei euch auch so? Die nächste Frage nach dem Geschmack. Ja, erst also das... Jetzt. Kann ich Leggings. Nachvollziehen tatsächlich. Also Leggings, finde ich, sind schon ziemlich nice. Ich weiß nicht, wann dieser Leggings-Trend wieder angefangen hat, dass eigentlich alle Frauen Leggings tragen. Aber es war etwas sehr Gutes für die Gesellschaft. Leggings sind erstmal geil an schlanken Frauen. Ich bin auf jeden Fall, gerade das Wort Obergrenze spielt in der CSU immer eine große Rolle. Ich bin auch für eine Leggings-Obergrenze, was das Gewicht betrifft. Sollte man vielleicht beim Verkauf schon einen Hinweis mit an die Hand geben, liebe Frau. Ich packe Ihnen die ein, aber sie sind extrem fett und sollten das der Gesellschaft eventuell nicht zumuten. Und das sollte ab 75 Kilo anfangen. Da siehst du die Obergrenze. Ja. Und wenn eine Frau 1,40 groß ist, darf sie mit 74 Kilo noch eine Leggings tragen. Es gibt natürlich Einzelfälle, wie das immer ist. Bei Regeln wird es immer Ausnahmen geben. Aber es braucht trotzdem eine Zahl, die für die Presse tauglich ist. Das und eine 2,20 Meter Frau, die 80 Kilo wiegt und sehr schlank ist, darf es auch nicht. Sorry, 2,20 Meter Frauen gehören weggesperrt oder in den Zoo oder sonst was. Aber die sind bestimmt nicht in normalen Modegeschäften unterwegs. Eine Freakshow. Die können doch eh nur solche Outdoor-Hosen tragen oder so. Was haben denn 2,20 Meter Frauen an? Oder so Overknee-Röcke oder so. Also ich finde, bei Modetrends läuft das immer nach dem gleichen Schema ab. Du siehst es erst auf irgendwelchen Laufstegen oder irgendwie in Paris und London. Wenn du da mal im Urlaub bist, siehst du schon die ersten Leute so rumrennen. Dann ziehen es die ersten Leute an, denen es auch steht, nämlich gut gebaute Models oder kurz vor einer Stufe unterhalb des Models oder zwei Stufen unterhalb des Models, die tragen ja, das dann, Spiel, weil ja. es ihnen steht, weil Leggings bei denen gut aussieht. Und dann sieht man das immer mehr, nicht nur in Paris und London und Stockholm, sondern man da, sieht es dann auch rumtreibst, genau, der, sondern du es als erstes siehst. Ja. Man sieht es irgendwann in Bottrop und auch in Dortmund. Und dann haben wir ein Problem, denn dann ziehen auch Frauen an, die sagen, okay, jetzt trägt das ja jeder, das tragen ja immer mehr, dann kann ich es auch antreten, da es ja gerade im Trend ist. Und dann liegt es bei mir gar nicht unbedingt daran, dass es dann auch Frauen tragen, denen es gar nicht steht, sondern vor allem, dass es dann einfach alle tragen. Und dann tragen es zu viele und dann kann man es nicht mehr sehen und dann trägt man es zu jeder Kombination, dann weiß man auch gar nicht mehr, ist jetzt diese Leggings angebracht zu meinem Minirock noch dazu oder so, oder sollte man vielleicht einfach irgendwas anderes anziehen, und dann wird die ganze Sache verwässert. Das ist das gleiche Schema, das immer abläuft, und zum Schluss mag ich es nicht mehr. Und ich muss sagen, momentan, also ich habe nichts gegen Leggings, ich finde es sogar bei gut gebauten Frauen auch sehr sexy, aber nicht ständig und nicht die ganze Zeit, weil das ist, also das gefällt mir dann auch nicht mehr. Da ist ein Überdruss. Und natürlich sollte man unter 55 Kilo wiegen. Oh Gott. Also Frauen, die knapp 30 Kilo wiegen, sind immer weniger einfach. Nein. Also ich finde auch gerade diese Leggings und dann so ein kurzer Jeansrock-Kombination finde ich richtig schlimm, weil es sieht immer aus wie irgendwie so ein Ballett, wie mit einer fetten Tante. Es ist immer unhygienisch, hätte ich beinahe gesagt. Es sieht immer blöd aus. Aber ich glaube, er will ja schon noch einen Schritt weiter gehen mit der Frage. Es bezieht sich ja auch auf so einen sexuellen Fetisch. Also es gibt ja auch Pornos, wo Frauen nur Leggings haben, Ejakulat auf Leggings oder so. Mhm. Es gibt so Leggings, die eben nur an den entscheidenden Stellen geöffnet sind. Derart Pornografie ist für dich also quasi nicht ansprechend. Naja, also nee, tatsächlich nicht. Ich schaue mir diese Pornos nicht an, aber ja, ich glaube, es kann schon seinen Reiz haben, wenn du dann irgendwie die Leggings an entsprechender Stelle aufreißt und dann loslegst. Also das ist jetzt kein Fetisch von mir, aber ich würde niemanden als völlig krank bezeichnen, der da in die Richtung angeturnt ist. Ja, ich finde das schon nicht schlecht, sage ich ganz ehrlich. Sage ich dir frei raus. Ja, merke ich schon, dass du da jeden Abend zu onanierst. Jeden Abend nicht, aber ich ziehe mir schon meine Leggings an und die ist an mehr als einer Stelle geöffnet. Ja, Leggings an Männern, das ist ja dann das Nächste. Das ist auch ist ja oft so, dass dann dieses auch überschwappt aufs männliche Geschlecht und dann ist es irgendwie total Unisex und dann laufen auch die Männer in Leggings rum. Gut, manchmal sind meine Hosen so eng, das grenzt schon an Leggings, muss ich zugeben. Ja. Aber es liegt nur daran, dass ich fett geworden bin. Es gab doch auch diesen Jeggings-Trend, ne? Diese Jeans-Leggings. Ja, das finde ich auch gut bei dass du ja damals in Paris und Stockholm zuerst gesehen hast. Das habe ich auch ganz gut gefunden, aber ist dann auch schon wieder zu viel geworden. Ja, das ist ja der nächste Schritt. Dann willst du dich abgrenzen, weil jetzt hat jeder Leggings an. Dann ziehst du Leggings mit den fancysten Ultramustern und sowas an und mit irgendwelchen Löchern drin und Kringelmustern kariert. Hört mir doch bitte auf. Das ist mal ein Statement. Ja. Kann man machen, wenn man der Typ dazu ist. Wenn man grundsätzlich sowas anzieht, aber nicht, wenn man normalerweise sowas nicht anzieht, nur um sich dann so ein bisschen hervorzuheben. Lass doch die Leggings einfach schwarz bleiben. Okay, gut. Nächste Frage. Ja, wollen wir mal wieder in Beziehungsthemen eintauchen? Ja. Lass mich mal kurz gucken. Eine Frage können wir noch. Hey, Knalltüte Lars, der immer jeden zum Lachen bringt und sogar einen tollen Charakter hat. Und Andreas, ich habe vor 1,5 Jahren ein tolles Mädchen kennengelernt, ein wirklich tolles. Wir sehen uns sehr oft und sind bis jetzt sogar richtig gute Freunde geworden. Unser Humor passt wie der Dick ins Loch. Naja, das ist, kann ich nicht bestätigen, bei mir passt er nämlich nicht. Wir lachen viel zusammen und verstehen uns super gut. Wer hätte es gedacht, ich stehe voll auf dieses Mädchen. Ich habe es ihr sogar schon einmal gesagt, allerdings gab es für mich einen fetten Korb. Ironischerweise wurde seitdem unsere Freundschaft immer intensiver und wir verstehen uns besser denn je. Sie meinte sogar schon einmal zu mir, dass sie mit niemandem anderen diese besondere Art der Freundschaft führt. Willkommen in der augenscheinlichen Friendzone, oder? Jetzt kommt's, sie hat seit ein paar Wochen anscheinend einen Kerl am Start. Offiziell zusammen sind sie aber wohl noch nicht. Trotzdem schreibt sie mir sehr oft und versucht, dieses Thema möglichst nie anzusprechen, wenn ich in der Nähe bin. Nett, oder? Meine Frage, wie sollte ich damit umgehen? PS, Lars, Antwort mit dem, wenn ich einen Korb kriege, renne ich doch nicht weiter hinterher, sondern such mir eine Olle. Zählt nicht. Danke, Jungs. Also wenn ich einen Korb kriege, renne ich der doch nicht weiter hinterher, sondern suche mir eine andere Olle. Also diese Geschichte ist mir so etwas anders definitiv schon passiert. Okay, erläutere bitte. Ja, eine ehemalige Arbeitskollegin, mit der ich mich auch sehr gut verstanden habe. Dann fand ich sie ein bisschen besser als sie mich. Und dann kommt irgendwann dieser Moment, also das sind ja so zwei Stufen. Das erste ist, okay, ja gut, sie steht nicht auf dich, okay, life goes on. Dann findet man sich damit ab, irgendwie in dem Fall, also wenn die Freundschaft aufrechterhalten, ja, ist immer so ein Tricky, eigentlich musst du da schon rausgehen. Schafft man aber natürlich nicht immer. Und dann kommt dieser Punkt, wo du halt merkst, okay, ja, sie lernt jetzt jemand anders kennen und du weißt schon, in welche Richtung es geht. Du bist da wie in einem führerlosen Auto, nee, wie hat der Dude geschrieben? Beifahrer im führerlosen Taxi. Wunderschön. Und da musst du einfach raus aus der Nummer. Du musst raus da aus der Nummer, weil der Moment kommen wird, wo die beiden offiziell ein Paar sind und dann wirst du es volle Breitseite nochmal erleben. Weißt du, was das große Problem ist für Männer, die sich in der Friendzone befinden? Dass es einen gewissen Prozentsatz gibt an Leuten, die damit erfolgreich sind. Denn es gibt tatsächlich, also wenn du lange genug in der Friendzone bist, kann es sein, wenn die Frau sich ein bisschen ausgevögelt hat im Leben, die wird niemals mit dir erstmal zusammenkommen. Die wird sich rumvögeln. Die wird die größten Arschlöcher daten, weil diese Frau offensichtlich die größten Arschlöcher daten will. Dann wird sie irgendwann merken, okay, ich habe jetzt vielleicht noch gute 10 Jahre, dann muss ich Kinder machen. Ich will aber schon 5 Jahre mit dem Mann zusammen sein, bevor ich irgendwie Kinder kriege. Also gucke ich mich jetzt mal um nach Leuten, mit denen man auch potenziell heiraten und Kinder machen kann. Und dann kommst, wenn du so lange in der Friendzone, es sind im Durchschnitt 15 Jahre, wenn du im Durchschnitt 15 Jahre ausgehalten hast in der Friendzone, hast du die Möglichkeit, deine Traumfrau dann doch noch zu daten und mit ihr Kinder zu machen. Und das ist das große Problem für viele Leute, die sich in der Friendzone befinden, weil es eben einzelne Ausnahmen gibt, die erfolgreich sind und dann denken sie, ja, dann bleibe ich jetzt auch und irgendwann wird sie mich lieben. Ich rate aber trotzdem immer, such dir eine andere. Ich kenne tatsächlich kein Beispiel aus der Gegenwart, aus der Realität, in der das wirklich passiert ist. Das kennt man eigentlich nur aus Hollywood-Filmen. Kann ich dir später 1-2 Beispiele nennen? Hier vom Mikrofon nicht. Ich finde, dass da Hollywood einen sehr großen Anteil daran hat. Diese, also A, haben sie die Friendzone als Begriff mitgeprägt. B, zeigen sie auch gleichzeitig das Licht hinten am Tunnel, dass es die Möglichkeit gäbe, wenn man nur lang genug darin bleibt, wie Lars es eben formuliert hat, irgendwann wendet sie sich von allen ab und erkennt, dass sie doch in ihrem besten Freund eigentlich schon immer den perfekten Partner gehabt hat. Ich finde, das ist eine der größten Lügen, denen wir aufsitzen in der heutigen Gesellschaft. In einem von 1000 Fällen passiert das. Ja, einer von 1000 Fällen. Genau, und daran halten Fälle. Sich so viele fest und das ist meiner Meinung nach falsch. Da sind wir auf einer Ebene. Ja, ich finde, also wenn ich das richtig verstanden habe, ihr seid befreundet, natürlich hängen da immer noch Sachen mit dran. Es ist schwierig, wenn du in dieser Situation bleibst, weil das Unvermeidliche, dieses Fünkchen Hoffnung, was da auch in dieser Mail noch irgendwo dabei ist, ja, was man so zwischen den Zeilen rausliest, das muss dir ausgetrieben werden in eine Art Exorzismus, wie er noch nie da gewesen war. Hier muss irgendwie Abhilfe geschaffen werden. Du brauchst räumliche Distanz, du brauchst körperliche Distanz. Na, die gibt es dir ja sowieso. Aber du musst da weg. Allein diese Hoffnung, die ich da rauslese. Ja, trief, guck mal, das Blatt trieft vor Hoffnung. Ich drücke den Tropfen Hoffnung da raus Hoffnung aus dem Blatt. Das und jetzt wird er zerquetscht, denn genau das muss geschehen, bevor du wieder in deinem Leben Fuß fassen kannst. Das war Squirt. Ich habe squirtet bei der Nummer. Ja, stimmt. Ich finde auch, und gerade wenn sie jetzt einen anderen Typen hat, das wird doch alles nichts. Also man kann ja beste Freunde mit jemandem sein und dann kriegt sie einen Freund und dann seid ihr immer noch beste Freunde. Aber das funktioniert ja nur, wenn einer von den beiden nicht auf den anderen steht und du scheinst offensichtlich auf sie zu stehen. Früher oder später wird das der andere Kerl merken und er wird es der Frau einfach verbieten, sich mit dir zu treffen, weil er sagt, ey, der will an deinen Squad schon wieder. Insofern. Oder, nee, noch schlimmer, er wird es nicht verbieten, weil er erkennt, dass du überhaupt keine potenzielle Gefahr bist, was für dich noch schlimmer sein wird oder passieren könnte, da er dich gar nicht wahrnimmt auf Augenhöhe als Mann, als Gegenspieler. Das, stell dir mal vor, das bohrt doch richtig, wenn er sagt, klar, Schatz, fahr doch zum Abendessen noch mit ihm und zum Ficken kommst du dann zu mir. Denn genauso wird es laufen. Dieser neue Typ wird sie ficken, der wird sie durchnehmen. Und der muss sich trotzdem die ganze Scheiße nicht anhören, die du dir momentan noch anhörst, diese ganzen Probleme. Das interessiert den nicht. Der kommt einfach nur, steckt seinen Ding rein und macht ganz ekelhafte Sachen mit ihr. Und all das wirst du nie erleben, weil du ein Loser bist. Loser! Friendzone, du scheiß Kick. Top-Kick. Das ist ein Top-Kick, Alter. Nee, haben wir das? Haben wir noch eine kleine Frage? Wir könnten noch eine Mini-Frage machen. Ja. Welche denn? Die? Nee. Männlich, 22 Jahre, letzte Woche, unangenehmes Erlebnis? Nee. Ja. Ja. Doch. Ich habe geträumt, dass ich auf die Toilette ging und gepinkelt habe. Der Traum wirkte ziemlich real und als ich aufwachte, war meine Unterhose komplett nass, inklusive meiner Bettwäsche. Hatten wir die Frage nicht schon? Running Gag. Oh, es gibt übrigens jetzt ein Gagipedia. Hast du das gesehen? Was? Jemand hat uns eine Mail geschrieben, dass er das eingerichtet hat, dieses Gagipedia. Ich glaube, es gibt noch keine großen Artikel oder so. Ja, bitte mal anfangen. Ich glaube, gagipedia.de. Oh, das ist ja fantastisch. Schaut da mal drauf. Vielen Dank. Ich hatte dieses Erlebnis vielleicht mal mit 5 oder 6, aber ich meine mit 22, ich meine, jeder Mann hat irgendwann mal einen feuchten Traum, aber sich im Bett einpinkeln? Ich brauche euren ärztlichen Rat. Ist das normal oder ist meine Harnblase und mein Penis jetzt unkontrollierbar? Und hattet ihr auch schon mal solch ein Erlebnis? Also mit 22 habe ich mir persönlich nicht mehr in die Hose gemacht. Ich habe aber durchaus noch Erinnerung daran, dass man zu einem Zeitpunkt, als es schon deutlich zu spät war, nochmal in die Hose gemacht hat. Ich weiß aber nicht mehr, wann das war. Was? Wirklich? Ja, aber ich spreche hier von... Es war, keine Ahnung, sie hat mich nicht eingepinkelt, ich habe geschissen. Ja. Nein, ich spreche hier von vielleicht mit 11 oder so, mit 10, wo man schon eigentlich nicht mehr in die Hose macht. Also, aber das war damals schon extrem hart für mich, dass man da noch in die Hose gemacht hat. Und es war genauso mit diesem Traum, ne? Man träumt, man geht auf die Toilette, dieses alte Ding, und lässt dann einfach laufen. Und ich glaube, es geht vielen so, die diesen Schock noch im Kopf haben und dann eben da einfach die Hose gemacht haben. Bei mir war dieser Schock aber so groß, und ich glaube, das ist die natürliche Reaktion bei fast allen, dass man eben daraus lernt und dann immer, wenn ich im Traum auf die Toilette gehe, was oft passiert, wenn ich pinkeln muss, wirklich sehr häufig, und ich wache dann immer auf und habe panische Angst, dass es wieder passiert ist. Wirklich? Ja, aber es passiert dann doch nicht mehr. Und wenn das dein erstes Mal war mit diesem, du träumst, dass du auf die Toilette gehst und pickelst dann, dann hast du jetzt wahrscheinlich den Schock deines Lebens und es wird dir nicht mehr passieren, glaub mir. Oder es wird chronisch und das Problem liegt psychologisch ganz anders veranlagt. Vielleicht fehlt dir dein Vater einfach nur und du äußerst das, indem du das Bett voll pisst. Ich kann mich nicht an sowas erinnern. Also im Erwachsenenalter, nicht mal als Kind. Es gab eine Situation, da war ich im Türkei-Urlaub, glaube ich, war das, hatte wie damals als Kind und bis auch ins hohe Erwachsenenalter üblich meine dreiviertel lange Hose an, da wir im... Du hast jetzt im Moment eine dreiviertel Hose an. Jetzt habe ich eine 7/8 Hose an, würde meine Mama zu Recht sagen. Die hatte ich damals an, ich hatte irgendwas gegessen, was falsch ist, und habe mir in die Hose geschissen, hatte Durchfall bis zum geht nicht mehr. Meine Mutter musste das Ganze sauber machen. Die Hose habe ich danach, glaube ich, nur noch 2-mal angezogen, bis sie gewaschen wurde, bis sie entsorgt wurde. Das war das einzige Mal, dass ich völlig die Kontrolle verloren habe. Ansonsten ist Pissen und Scheißen etwas, das bei mir vor dem Partner stattfindet, aber auf Toilette. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich hatte auch noch nie so ein Erlebnis. Also sorry, wenn ich irgendwie auf Toilette gehe und also auch aufwachen, dann man wacht doch dann auf, selbst wenn man dringend muss, und dann geht man halt schnell. Da die Kontrolle zu verlieren, das ist doch wie, also das ist doch so ein letzter Muskel oder Schließmuskel, ja, der dann, das glaube, wird doch nicht gelöst. Ey, wenn also, du psychische sorry. Probleme, ja, wenn du gerade Stress hast, wenn du besoffen bist oder sowas, dann kann ich mir das gut vorstellen, dass der Körper da nicht hundertprozentig dabei ist und du dir dann halt einfach nochmal in die Hose machst. Es wird in Zukunft nicht passieren, es sei denn, du hast Prostatakrebs, vielleicht solltest du dich da mal untersuchen lassen. Dann hilft hier Granufink. Ansonsten, glaube ich, musst du dir da keine großen Gedanken machen. Es gibt eine Situation, in der ich es nachvollziehen kann, in einem Zustand enormer Angst. Das kann ich nachvollziehen. Das kann ich zum Beispiel überhaupt Nein? nicht nachvollziehen. Dass es in What? Filmen immer stilisiert Ja. wird, dass jemand, wer Angst hat, in die Hose sich macht. Hä? Wenn du Angst hast, hast du dann wirklich Harndrang? Da ich noch nie Angst hatte, weiß ich das wirklich nicht. Aber dann sagst du, du kannst es dir nur vorstellen, weil du es in Filmen siehst. Naja, man hat ja aber, man kennt das ja zum Beispiel, ja genau. Naja und, weil lange Zeit mein liebstes virales Video war tatsächlich dieser eine Typ, es ist irgendwie, heißt auch, es ist so ein Überfall, Robbery und Guy Peace himself, bla bla bla, wo auch immer, vermutlich war es ein Fake, aber er wird überfallen auf einer Straße und der Gegner, zeigt mit der Waffe auf ihm, er fängt dann an zu pinkeln, man sieht... Komm, setz dich mal hin, du machst gleich hier die Schlussrunde. Man sieht, dass... Ach, Gunnar, ist gerade reingekommen. Wir schlafen hier im Keller. Möchtest du hier schlafen? Ganz kurz, wir müssen noch unseren privaten Podcast hier im Keller weitermachen, dann darfst du schlafen privat. Guck mal hier, ich habe so ein neues Handy. Oh, es ist X? Oh, fuck. Wir verlosen ein iPhone X und dann alle Gag-Reflex-Zuhörer. Ich muss ihn nur beklauen. Hab ich gerade zum ersten Mal angemacht. Okay, wolltest du noch? Ja, du warst noch nicht zu Ende, ne? Ja, wie gesagt, dieses Internetvideo, dann wird er halt überfallen und pinkelt sich in die Hose und dann holt er sein Portemonnaie raus und dann fällt ihm das Portemonnaie in die Pfütze von Urin. Dann muss er das selbst aufheben, dann greift der Räuber in dieses in die Pfütze rein, holt das Portemonnaie raus, schüttelt es noch aus und es wird dann eine sehr awkward Situation. Und er steht dann einfach rum, der Räuber haut ab und hat dann diese vollgepisste Hose. Das finde ich auch fantastisch. Ja. Aber man kennt das ja grundsätzlich schon, dass wenn du nervös bist, zum Beispiel, wenn irgendein Termin ist, irgendwas Aufregendes bevorsteht, dass man dann häufiger auf Toilette muss. Ja. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass du in enormen Angstsituationen der Harndrang erhöht wird. Ja, kann ich mir nämlich nicht vorstellen. Gunnar, hast du in deinem Erwachsenenalter Leben schon mal, also du bist jetzt nicht offizieller Gast, weil wir müssen dich nochmal als richtigen Gast holen. Nee. Hast du dir schon mal in die Hose gemacht? Als erwachsener Typ, nein. Also, oder sagen wir, in einem Alter, wo du dich noch gut dran erinnern kannst, so mit 10, 11, habe ich zum Beispiel nochmal ins Bett gemacht, weil ich geträumt habe, ich würde aufs Klo gehen und das hat unser Gast auch. Nee, ich musste mal irgendwann mega doll auf Toilette oder war ich in einer, wie alt war ich denn auch? Ja, vielleicht 8 oder so, aber ich möchte das nicht erzählen. Okay, perfekter Gast für Gagreflex, bitte. Ich weiß noch, dass ich mich mega doll beeilt habe, nach Hause zu kommen, weil ich hatte keinen Bock. Der Bus kam, glaube ich, zu spät und nach der Schule halt, ne? Und der Bus kam zu spät und ich musste mega doll auf Toilette, habe es, glaube ich, gerade so nicht geschafft, tatsächlich. aber da war ich noch in der Grundschule, also irgendwie 2. Klasse oder so. Und dann war es vorm Haus? Dann war es vorm Haus tatsächlich, und dann dachte ich so, oh nein. Und dann laufen lassen oder nochmal versuchen zu unterdrücken? Ich habe es dann laufen lassen, meine Mutter hat dann gesagt, was bist du eigentlich, total bescheuert. Oh Mann. Was für eine nette Mutter. Ja. Haben es die Kinder noch gesehen im Schulbus? Nein, das hat keiner mitbekommen zum Glück. Ich habe das auch nie irgendjemandem erzählt, tatsächlich. Bis jetzt, drei Leute, die zugucken, ja. Genau darum geht es wirklich. Jeder Gast, der herkommt, sagt Sachen, die er nicht mehr will. Das ist richtig unangenehm gewesen, auf jeden Fall. Da war ich nämlich auch schon so alt, wo man denkt, so, das macht man doch nicht mehr in meinem Alter, du Idiot. Aber wie alt weißt du nicht mehr genau? Ich glaube, ich war in der 3. Klasse, also 6, 7, 8, 9. 9, okay. Ja. Ja, ich finde, sowas kann in dem Alter noch passieren. Unser Zuhörer ist 22. Ich wusste auf jeden Fall, dass ich es hätte aufhalten können, wenn ich mich einfach nur irgendwo an den Busch gestellt hätte oder so. Aber ich wollte unbedingt es noch nach Hause schaffen und ja, war blöd. Und dann genau vor der Haustür, dann kam meine Mutter, glaube ich, zu spät. Ich kam nicht so schnell rein. Und dann auf die Fußmatte oder was? So ungefähr, ich stand genau vor der Haustür. Oh, scheiße. Der pinkelt der auch noch vor die Wohnung, ey. Ekelhaft. So, Gunnar, wir sind nämlich gerade zu Ende. Wir werden könnt ihr natürlich auf Twitter auch nochmal anschreiben, den Gunnar, auf die Geschichte. Und wir werden jetzt nochmal, denn das war der Gagreflex-Podcast für heute, das waren eure Fragen. Das waren unsere Antworten, Lars. So nämlich. Und ihr könnt uns jederzeit unterstützen auf Patreon. Da haben wir ein System, wenn ihr für $5 spendet, dann werden wir eure Namen hier vorlesen. Deswegen beginnen. Wie Robinson Huso. Den kennen wir doch alle. Oh, den ja, alle. Gunnar kann da jetzt mal mithelfen. Okay, Gunnar. Ich kenn nur Robinson Huso. Gunnar liest jetzt mal die 5. Ist ein guter Name, die 5-Dollar Reward, Leute, liest Gunnar jetzt alle vor. Ja, Robinson Huso. Yannick Heck. Patrick Henning, was geht? So macht man das doch, Henning. So macht man das doch, oder? Ja, richtig. Genau. Ich dachte, da schaltest du immer schon ab. Lukas Rauscher, mein Freund. Parodie, die erste Gagreflex-Parodie. Der Team, Alter. Jonas Winkler, was geht ab? Bonaventura, Sülzfleisch. Eddie Weinraus. Schneller. Alex Thumann, hey. André K., hey, du mein Kumpel. Thrombosesses. Jörn Zerhusen, Christian Herrhardt als Klammern, Eduard K., Alexander Hoffmann, my man, Yannick Meyer, eine Frau auch, Jenna, tada, und Roter Tod, Explorer 7, my gay. My gay? My gay? My gay? Jetzt, das hast du sehr schön gemacht. Jetzt kommen noch die $10-Nummern. Nee, okay, dann machen wir noch schnell. War wieder ein schönes, aufgesetztes Buddy-Getour, ne? Ein Grußvideo, weil sie uns mit $10 unterstützt haben. Willkommen, Kevin Thiel! Yo! Was geht, mein Freund Schimpanse, Alter? Frank Elster, was geht denn hier ab? Stefan Fritz, mein Gay, was geht? Evelyn Schitz, what it up? Gerebor, unser Homie, was läuft bei dir, mein Freund? Stefan K. aus B., das darf ja wohl nicht wahr sein. Pades, Kannes, lalalala, wir sind Freunde. Fabibi, mein Habibi. Und Hans, gok, geh an mein Kok. Dankeschön für deinen Support. So, ihr könnt uns alle unterstützen auf Patreon und hinterlasst nochmal ein paar positive Bewertungen auf iTunes. Das gibt uns auch jedes Mal einen kleinen Boost-Tun und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Schönen Tag euch noch. Ciao. Gagreflex.